Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, das ist die Freitagnacht. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer freitags offene Show. Ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Nummer, kostenfrei ebenfalls die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Claudia. Und Claudia ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich bin super aufgeregt. Mach gar nichts. Wir fangen einfach an und ich frage dich, warum du angerufen hast. Ja, also, und zwar, ich leide unter dem PMS-Syndrom und das heißt prämenstruelles Syndrom. Das heißt, im Klartext, dass Frauen, bevor sie ihre Periode bekommen, ja, ein paar Tage vorher, sagen wir es mal ganz salopp, völlig durch den Wind sind. Ja. Ne, so kann man das. Ja, aber das geht so weit. Ich habe das ja erst seit 2 Jahren oder so erfahren, was ich habe. Und das war ja schon davor. Und es hat angefangen mit, dass ich also meinen Mann immer total fertig gemacht habe, rund gemacht habe. Mhm. Streit und Teller geschmissen. In diesen Tagen, während dieser Zeit? Ja, also ja, aber schon eine Woche vorher. Mhm. Schon eine Woche vorher. Und dann kann es aber auch sein, weil ich in totaler Hochstimmung. Mhm. Und jetzt im Januar, wo wir umgezogen sind, mhm, da ist mein Mann kurz weg gewesen, mhm, und es war abends und da bin ich ins Bad gegangen und habe mir die Rasierklinge genommen von meinem Mann, aber das habe ich irgendwie, ich konnte mich nicht steuern und habe mich aufs Sofa gesetzt, mhm, und habe mir die Pulsader aufgeschnitten, mhm, und zwar so, wie man sie sich aufschneiden soll. Mhm. Und es war so schlimm, dass also der im Krankenhaus auch gesagt hat, dass ich da hätte sterben können dran. Mhm. Wer hat dich gefunden? Wer hat dich gerettet? Mein Mann ist heimgekommen. Mein Gott, der schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Nee, der hat es nicht gemerkt. Ich habe alles verdeckt, das Blut, alles verdeckt irgendwie. Und er hat aber gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht, mhm, stimmt. Und dann hat er gesagt, was ist los, du hast irgendwas gemacht. Und weil bis dahin weiß er ja jetzt, was ich habe. Mhm. Und dann hat er das gesehen, hat er gesagt, los, komm, wir müssen sofort ins Krankenhaus, das muss genäht werden. Habe ich gesagt, ach was, das ist nicht so schlimm. Mhm. Und dann hat er aber doch gesagt, also los. Und dann bin ich halt mitgegangen. Mhm. Und muss ich sagen, der Arzt war wirklich nett. Er hat es dann gemacht, genäht, mhm, und so. Und dann hat er gesagt, eigentlich müsst du mich jetzt überweisen an ein anderes Krankenhaus, mhm, als unter Beobachtung. Mhm. Und da habe ich gesagt, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich sterben will. Mhm. Habe ihm das erklärt und dann hat er gesagt, okay, wenn mein Mann auf mich aufpasst, weil er ist noch in der Schule, macht gerade eine Lehre, mhm, dann könnte er mich gehen, ja, lassen und wenn ich mich am nächsten Tag bei einer Psychiaterin melde. Hast du gemacht? Und das haben wir gemacht. Bist du in einer Behandlung im Moment? Also ich bin gerade zusammen mit meinem Mann bei einem Therapeuten, mhm, aber nicht nur deswegen, auch wegen vielen anderen Sachen. Claudia, lass mich nochmal zurückgehen auf diesen Abend, als du da allein saßt und dir die Pulsadern aufgeschnitten hast. Ja. Du hast es nicht gemacht, weil du dich töten wolltest. Nein. Was ist dir in diesem Moment, als du die Rasierklinge in der Hand hattest und geschnitten hast, was ist da vorgegangen? Was hast du da empfunden? Was war, in welcher Stimmung warst du da? Also erstens mal mega gezittert, mhm, und dann aber irgendwie immer den Gedanke, oh, jetzt schneiden, mhm, und wo ich das Blut gesehen habe, hat mir das voll gefallen, mhm, also das ist total irre, aber, mhm, das hat mir total gefallen irgendwie. Und also der Verstand war eigentlich ausgeschaltet? Ja. Der normale Verstand, sagen wir mal so. Glaube ich schon, weil ich meine, sowas tut ja auch weh. Ich habe irgendwann mal von einem Fall gehört in England, in Großbritannien, mhm, wo eine Frau, die unter diesem gleichen Syndrom litt, ihren Mann umgebracht hat. Das gibt's ja. Während dieser Zeit, und ja, diese Frau ist freigesprochen worden. Ja, das gibt's. Ich weiß nicht genau, was da vor war, aber mir fällt das gerade ein, wo du das erzählst. Ich rufe auch deswegen an, weil ich habe das ja überhaupt nicht gewusst. Habe das bei einem, erst habe ich ein Buch drüber gelesen, hat mir eine Freundin gegeben und dann sind wir zu einem Ärztevortrag von einer Frauenärztin gegangen. Hat mein Mann in der Zeitung hat gesagt, da guck mal, da ist schon was über PMS los, da gehen wir hin. Und ich muss auch sagen, er war der einzigste Mann. Ich finde es total klasse. Und bist du soweit informiert? Ist dieses in Deutschland als Krankheitsbild PMS, ist das anerkannt? Boah, das weiß ich nicht. Bist du denn jetzt konkret wegen PMS in Behandlung irgendwo? Also, nee, so kann man es nicht sagen. Also okay, bei der Frau Reiter kriege ich, ach Quatsch, bei meiner Psychiaterin, da kriege ich halt das Mittel, und aber das soll ich natürlich nicht auf Dauer nehmen, habe ich auch gesagt, dass ich das nicht möchte. Also es ist ein Pharmaka, ist das ein Pharmaka. Ist ja interessant bei dir, dass das auch mehr oder weniger plötzlich kam, ne? Du hast ja nicht immer daran gelitten. Nee, also ich denke, dass ich schon viel früher, also so vielleicht schon mit 17, 18 war das auch schon so, aber nur in Anführungsstrichen. Gab nur, es denn auch dass schon, ich gestritten habe und so. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. Ist es denn auch so, dass du, ich meine, das war jetzt vielleicht der härteste Vorfall, dass du dir die Pulsadern aufgeschnitten hast. Ja. Kann es, wenn du in einer aggressiven Stimmung bist, auch dazu führen, dass du deinen Mann richtig anfährst und wirklich... Ja, sehr aber mein lacht gerade, weil er hört über Kopfhörer mit, er lacht gerade, weil er hat sich das dann halt reintun müssen. Ich meine, dass eine Frau manchmal da nicht gut drauf ist, das weiß er auch. Aber dass es so heftig ist, da hat es mega Streite deswegen gegeben. Und das war dann auch so, dass wir gesagt haben, oh, das hat alles keinen Wert mehr und so. Und es war halt verwunderlich, wir haben das am Anfang gar nicht gemerkt, dass das halt immer einmal im Monat ist. Klar, ist dein Mann, der ist bei dir, sagst der, du gerade. Der hockt gerade da und hört zu, ja. Mag er mal eben kurz ans Telefon kommen? Ja klar, da kann ich doch so gut leiden. Warte kurz. Wie heißt der? Ja, hallo. Hi, wie heißt du? Tobias. Tobias, da ist man als Mann ja wahrscheinlich, wenn man nicht super gut informiert ist, und die meisten Männer kennen dieses Syndrom oder wie man das nennen mag, ja auch nicht besonders gut oder gar nicht. Ja. Doch sehr irritiert anfangs, ne? Allerdings, ja. Also wenn dann die Tage näher kommen und also man weiß es nicht, und das kleinste Wort genügt, dass die Frau total ausrastet und mit Geschirr um sich wirft oder was weiß ich was, es den größten Streit gibt und so, dann fragt man sich schon, was nicht stimmt oder... Nun weißt du, was es ist oder woran es liegt. Ja. Macht es dir das Ganze einfacher? Ich meine, du bist dem ja nach wie vor ausgesetzt. Auf jeden Fall macht es einfacher. Mhm. Es bringt natürlich Verständnis für die Frau mit sich und... Ich unterstütze auch da und versuche da irgendwie Hilfestellung zu leisten. Ich habe ja gerade erzählt, dass sie von ihrer Psychotherapeutin irgendwelche Pillen auch bekommt. Mildern die das im Moment so ab, dass man relativ gut damit leben kann? Das machen sie, ja. Das machen sie, ja. Ist natürlich aber keine Lösung auf Dauer. Nee, natürlich nicht. Und es ist auch irgendwie erschreckend, wenn sich dann der Mensch zwar nicht wirklich verändert in seinem Wesen, aber doch irgendwo... Man merkt schon, dass es eine Veränderung gibt, also dass er irgendwie in Nuancen anders wird. Kannst du sagen, wie viele Tage das immer so sind bei deiner Frau, in deren sie in denen sie mutiert eigentlich zu einer anderen Person fast? Also es ist mit den Jahren, wenn man so zurückdenkt, immer länger geworden. Also von anfänglich vielleicht 3-4 Tagen vorher, bis dann zu einer Woche, manchmal auch sogar 2 Wochen schon vorher, dass es angefangen hat mit aggressiver Stimmung und so. Das ist ja die Hälfte des Monats. Ja. Mhm. Und zwar wirklich, also manchmal ziemlich heftig. Mhm. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Man kann ja offensichtlich therapeutisch gar nicht richtig da vorgehen. Ne? So habe ich gerade Claudia verstanden. Oder bist du anders informiert? Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade... zusammen in einer Therapie und ich hoffe mal, dass dadurch irgendwie, dass sich da was bewegt. Ja, ist es ein rein psychologisches Problem oder spielt die Chemie einfach verrückt in der Zeit? Ja, die Hormone mit Sicherheit, irgendwie die Zusammensetzung, was weiß ich, oder die Auswirkung von den Hormonen, ich habe keine Ahnung. Also ihr geht jetzt erstmal den... Ob man irgendwas machen kann. Ja, also ihr geht jetzt erstmal diesen psychotherapeutischen Weg. Genau. Ja. Dennoch finde ich das schon auch eine große Belastung, ne, für eine Ehe oder für eine Beziehung. Auch wenn man weiß, woher es kommt, wenn es fast 2 Wochen im Monat sind, dass die Frau ausrastet. Ja, klar. klar, sicher, aber wenn man weiß, woran es liegt und wenn die Frau selber es auch weiß, ja, dann kann man sich schon irgendwo drauf einstellen und kann damit viel, viel besser umgehen. Wer hat denn eigentlich diese Diagnose gestellt? Ja, wir selber. Ihr selber, und wie seid ihr drauf gekommen? Oder dann halt auch noch die Frauenärztin, die den Vortrag gehalten hat, hat gesagt, ja, das wird dann wohl so sein. Ne? Mhm. Aber man hört ja in der Regel wenig davon, ne? Richtig, ja. Leider. Ja. Das ist, ich denke mal, dass es in vielen Beziehungen oder überhaupt bei vielen Frauen ein großes Problem ist. Ich will dir sagen, auch wir reden hier in dieser Sendung jetzt zum ersten Mal darüber. Seit 5 Jahren. Ja. PMS heißt das. Und ich denke mal, dass es ziemlich viele Frauen belastet. Und dass sie selber auch gar nicht wissen, woher das kommt und wer darunter leiden. Naja, aber die Grundfrage ist ja jetzt, wie kriegt man es weg oder wie verhält man sich am besten? Vielleicht melden sich bei uns auch noch andere Frauen, die vielleicht auch noch Tipps haben an euch oder auch für andere Betroffene. Ja, ja. Und aus ihren Erfahrungen vielleicht auch etwas erzählen können. Ja, das wäre schön. Insofern danke ich euch sehr für euren Anruf. Meine Frau möchte noch ein kurzes Wort. Gut, Tobias. Tschüss, Tobias. Also, tschüss. Ja, Domian, ich wollte einfach noch mal sagen, es gibt viele Frauen, die das jetzt gehört haben, fühlen sich vielleicht angesprochen und deswegen war die Message auch nicht wegen mir, sondern damit die Leute wissen, aha, das könnte ja so sein. Und ich meine, wenn der Therapeut, der ist sehr gut, der sagt auch, wenn es irgendwelche anderen Sachen gibt, wo er nicht machen kann, kann er mich ja weiter verweisen an was anderes. Und dann könnte ich ja noch irgendwie sowas Hormonelles oder irgendwie sowas machen. Aber dennoch, also ich finde es sehr schön und sehr gut, dass du angerufen hast, bedanke mich dafür und hoffe, dass vielleicht heute oder im Laufe der nächsten Woche noch andere Frauen anrufen und ihre Erfahrungen. Ja, das wäre toll. Und meine Telefonnummer könnt ihr den Leuten weitergeben. Gerne. Wenn die Leute interessiert daran sind, machen wir das. Ja, das wäre. Und Domian, darf ich ganz kurz noch was zum Schluss sagen? Bitte, ja. Und zwar, wir waren neulich in einem Lokal. Ja. Und da ist normal immer ein Kellner. Und der war ganz arg nett. Und der war diesmal nicht da. Und ich bin, denke ich, sehr tolerant und habe einen scheiß Fehler gemacht. Ich habe dann zu der Dame gesagt, die da war, die Bedienung, habe ich gesagt, der Kellner und so, und es könnte sein, er ist schwul. Mhm. Und hat nachher mein Mann gesagt, sag mal, bist du eigentlich doof? Dich fragt doch auch keiner, ob du hetero bist. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mann, wie konnte ich nur so blöd sein? Und habe die dann wieder bestellt und habe gesagt, das war total Bockmist, was ich geredet habe. Also da denkt man, ist absolut obertolerant und macht dann rutscht einen sowas raus. Ne? Ja, und das ist total übel. Das ist der alte Spießer, der in uns allen wohnt. Ne? Ja. Manchmal pitcht er sich dann da raus, ja, ne? Aus der Tiefe. Das wäre doch genauso, jemand spricht mich an und sagt, das könnte sein, dass die hetero ist. Was ist denn das für ein dummes Geschwätz? Also Claudia, du bist jetzt so reuig, ich werde es dir jetzt mal vergeben im Namen des Angesprochenen von damals. Ja. Und ich würde noch sagen, du bist echt mega süß. Ich finde dich total attraktiv, aber das hast du ja eh schon tausendmal gehört. Danke dir sehr. Und für dein Ego ist ja eh schon wahrscheinlich riesengroß, denke ich mal. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich mal mit dir geredet habe. Ich danke für den Anruf, wünsche euch alles Gute, Grüße an Tobias und wie gesagt, wenn irgendwas passiert, wir informieren euch. Ja, und ich grüße dich auch und dein ganzes Team. Ist weitergegeben. Tschüss, Claudia. Okay, tschüssi. Tschüss. 0800 5678 111. PMS hieß das übrigens gerade, über das wir geredet haben. Silke, 34 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Silke. Guten Abend. Jürgen, ich habe gestern Abend deine Sendung gesehen und dort wurde berichtet, oder eine Frau rief an, die darüber berichtete, wie sie missbraucht wurde von ihrem Vater. Und ich habe einfach mal angerufen, und zwar, ich bin Rechtsreferendarin und arbeite bei einer deutschen Staatsanwaltschaft, die sich genau mit dieser Thematik einfach beschäftigt, beziehungsweise es gibt ein Sonderdezernat, bei dem ich bin, innerhalb dieser Staatsanwaltschaft. Das ist ja interessant. Ja. Das finde ich, das war vorgestern übrigens. Wir hatten einen jungen Mann in der Leitung hier auf Sendung und eine junge Frau auch. Genau, ja. Und das ist also ein Dezernat, welches sich mit sexueller Gewalt befasst. Das kann also sein gegen Männer, gegen Frauen und auch gegen Kinder, häufig gegen Kinder. Und was ich eigentlich mal möchte, ist vielleicht das Ganze mal aus einer anderen Sicht, nämlich unserer Sicht, aus dieser Seite zu erzählen. Vielleicht auch Leuten einfach ein paar Hemmungen zu nehmen, die sagen, also trau mich da nicht hin und wer weiß, wer da am Ende sitzt. Und vielleicht höre ich immer wieder hier. Ja, kann ich auch lebhaft vorstellen, weil als erstes mal, denke ich, stellen wir einfach so einen Staatsapparat dar, mit dem jeder schon mal irgendwie in Kontakt gekommen ist, der eine mit besseren Erfahrungen, der andere mit schlechteren. Ne? Fragen, was gehen wir es doch mal ganz konkret durch. Es hat jemand so einen Horror erlebt. Ja. Und er erstattet Anzeige oder sie erstattet Anzeige. Was passiert dann? Also es ist häufig so, dass wir, es kann also sein, dass wir Informationen über die Polizei oder über sonst was kriegen. Es passiert aber auch, dass eben das Telefon klingelt. Ich gehe ans Telefon dran und melde mich und am anderen Ende ist jemand dran, der mir also sagt, häufig in dieser Verklausulierung, ich habe da eine Freundin und diese Freundin, die hat da Folgendes erlebt. Und erzählt dann einfach sagt, was kann ich denn da tun? Und ich frage dann meistens nach und häufig in so einem Gespräch kommt eben raus, relativ kurz, dass es sich gar nicht um die Freundin, sondern um sie oder ihn selber handelt. Entschuldige, eine kurze Zwischenfrage. Ja. Das kann also sein, also es besteht die Möglichkeit, dass man direkt bei der Staatsanwaltschaft sich meldet und anruft. Ja. Ganz das normal. Geht. Also, das wissen viele Leute überhaupt gar nicht. Genau, damit fängt es eben an. Und zwar ist es so, dass man eben anruft, ganz normal bei der Zentrale. Es gibt, ich kann jetzt nicht sagen, da und da gibt es diese Sonderdezernate, aber anruft und sagt, okay, ich wüsste gerne, ob so ein Dezernat vorhanden ist und wenn ja, wer dafür zuständig ist und sich dann weiter verbinden lässt. Und es ist auch nicht so, dass man da an irgendwelchen Leuten scheitert oder sonst was. Vielleicht braucht man ein, zwei, dreimal mehr, um jemanden zu erreichen, aber man kann mit uns ganz konkret und direkt sprechen. Genau, und das heißt, man kriegt da erstmal eine ordentliche, fundierte Beratung. Ja, also erstmal dahingehend, dass wir auch ganz deutlich sagen, einfach mal nachfragen, worum es geht. Dann fragen, wie lange, also ich meine, wir kriegen natürlich auch viele Anrufe, muss man ganz knallhart sagen, von Leuten, die einfach Spinner sind. Ich möchte keinem unterstellen, das zu sein, aber wir fragen einfach nach und dann versuchen wir einfach Wege aufzuzeigen und auch die Risiken aufzuzeigen, die nämlich da einfach da sind. Welche Risiken sind das? Die Risiken sind häufig, dass sich viele nicht darüber bewusst sind, was sie mit so einem Anruf auslösen. Dass nämlich auch dann quasi ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der von uns dann gar nicht mehr so ohne Probleme gestoppt werden kann. Was ist das für ein Mechanismus? Ja, der Mechanismus ist, wenn, was weiß ich, mich ruft jemand an und zeigt den und den konkret an. Dann bin ich verpflichtet, von Amts wegen zu ermitteln. Das ist sehr wichtig in dem Moment, wo derjenige der Täter ist, ohne jeden Zweifel. Aber es gibt eben auch Leute, die nicht unbedingt die Täter sind. Das finden wir erst heraus, wenn wir ermitteln. Aber im Zuge dieser Ermittlungen kann eben genauso gut, wie einem Menschen Unrecht getan wird, der da steht und keiner hilft, ihm kann also Menschen Leid zugefügt werden, die eben denunziert werden oder sonst was. Das heißt, wenn man sich auf so ein Gespräch eingelassen hat und hat auch Namen genannt, kann man keinen Rückzieher mehr machen. Das heißt, ihr seid dann verpflichtet, dem nachzugehen. Wir sind verpflichtet, dann von Amts wegen dem nachzugehen. Natürlich kann ich den Rückzieher machen, dass ich meinetwegen nachher nicht mehr aussage oder so. Das, also es bleibt jedem unbenommen, aber die Art der Ermittlung läuft immer. Also erstmal ganz wichtige Informationen, weil viele Leute das überhaupt gar nicht wissen. Man kann bei einer Staatsanwaltschaft anrufen, ganz normal sich verbinden lassen bei der Zentrale und bekommt dann eine Auskunft. Nun haben viele, viele junge Leute, viele Frauen, manchmal auch Männer, wie wir es vorgestern gehört haben, Angst vor einer solchen Verhandlung. Ja. Wie genau muss man sich das vorstellen? Müssen die Betroffenen, die Opfer wirklich dann vor versammelter Mannschaft die ganzen intimen Details erzählen, all die Verletzungen und Entwürdigungen nochmal selbst formulieren? Also es ist im Endeffekt eine Frage, die ich nicht so pauschal beantworten kann, weil das hängt sehr vom einzelnen Fall ab dabei. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist häufig so, dass also, und das wird auch von Gerichts wegen und auch von der Staatsanwaltschaft, wir versuchen eins, die Betroffenen möglichst zu schonen. Und dass auch wir wissen, wie sehr das Ganze belastend ist für solche Leute, das kann man uns, glaube ich, auch eben ja zutrauen, sage ich einfach mal. Die andere Geschichte ist, wenn ein Täter geständig ist, kann ich auf eine Aussage verzichten. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will aussagen, aber bitte nicht in Gegenwart des dann Angeklagten. Ah ja, das geht. Das heißt, man kann also dann über seinen eigenen Rechtsanwalt oder wenn man selber ohne Anwalt vertreten ist, den Angeklagten ausschließen lassen, wenn der Richter das tut, was er aber in der Regel tun wird. Dann. Wenn der Angeklagte aber nicht geständig ist, dann muss man in Anwesenheit des Angeklagten aussagen? Nein, eben nicht unbedingt in Anwesenheit. Sondern es heißt dann einfach auch eben, dass man meinetwegen innerhalb der Hauptverhandlung sagt, okay, ich kann das nicht, ich kriege das einfach nicht hin und ich möchte nicht oder auch im Vorfeld schon eben mit der Staatsanwaltschaft redet und mit seinem Anwalt und der dann sagt, okay, wir sagen aus, aber bitte nicht in Gegenwart. Das heißt, man geht da behutsam um mit den Leuten und man hat ein Auge drauf. Jetzt stellt sich auch immer wieder die Frage der Verjährung. Wann verjähren solche Delikte, also sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch? das Problem ist ja immer, dass wir es festmachen müssen bei dieser ganzen Geschichte dabei. Mhm. Also erstmal ist es eine sehr lange Verjährungsfrist, gerade bei Kindern, wenn sie noch jugendlich ist, fängt es überhaupt erst an, wenn man 18 ist, wenn man es überhaupt erst begreifen kann. Das wissen viele einfach auch nicht dabei. Wie viele Jahre kann man sich dann Zeit lassen, bevor man Anzeige erstattet? Im Prinzip kann man sich 30 Jahre Zeit lassen. Nur das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich denke mal, um es selber zu verarbeiten, muss man sagen, kann ich es nicht immer verdrängen. Und wenn ich es im Nachhinein wieder hochhole, dann passieren meistens noch mehr Schäden, als wenn ich es direkt mache. Und die andere Sache ist einfach gar nicht das Problem der Verjährung, wie lange ich mir Zeit lasse, sondern wir müssen nachweisen. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es für uns, einfach nachzuweisen, weil Beweise oder Menschen einfach nicht mehr da sind. Silke, jetzt hatte ich vorgestern, am Mittwoch war das, den Fall eines jungen Mannes, der davon erzählt hat, dass er war 9 Jahre alt und er ist über ein knappes Jahr vergewaltigt und sexuell missbraucht worden von einem damals 16-jährigen Jungen. Das Ganze liegt jetzt 14 Jahre zurück. Ja. Was kann man diesem Anrufer raten? Also um eine ganz ehrliche Antwort zu geben, würde ich sagen, diesem Anrufer kann ich nur raten, zu einem Rechtsanwalt seines Vertrauens zu gehen. Hat er denn eine Chance? Eine Chance hat er mit Sicherheit. Also da ist nichts verjährt und auch aufgrund der Tatsache, dass der Täter damals erst 16 war. Ein 16-Jähriger ist ja bedingt strafmündig. Er ist nicht voll strafmündig, aber das wird dann eben auch einfach dann, und das ist das Problem, was ich ansprach, jetzt im Nachhinein festzustellen, in welchem, sage ich einfach mal, psychischen Zustand war er, wie strafmündig war er, das heute festzustellen, das wird das große Problem werden bei der ganzen Geschichte. Und das Gesetz macht auch keinen Unterschied zwischen Männer, Frauen, Frauen, Männer oder Männer, Männer. Nein, das war früher so, aber es hat im Moment zum 1.4.98 eine Strafrechtsreform gegeben. Und dabei ist eben auch einfach dieser Ausdruck, wer eine Frau einfach durch, wer einen Menschen ersetzt worden. Und wenn die Tat eben vor der Strafrechtsreform lag, welches Recht gilt dann? Das Recht gilt jeweils das, was zum Zeitpunkt der Tat gegolten hat. Ja, dann steht er natürlich schlecht da, der Anrufer. Ja, das könnte gegebenenfalls sein. Aber es ist einfach so, man muss das wirklich im Einzelfall prüfen. Weil oft ist es auch so, man hat ja einfach so eine ganz globale Vorstellung davon, was strafbar ist und was nicht strafbar ist. Wir sagen aber auch immer die Leute bei mir hier in der Sendung, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Da steht Aussage gegen Aussage. Wie soll ich das beweisen? Das liegt 20 Jahre oder 15 Jahre zurück. Sie haben mit Sicherheit in großen Teilen dabei recht. Das kann ich nicht anders sagen, weil uns sind da einfach die Hände gebunden, weil es gilt in Deutschland und das wirklich mit gutem Grund eben diese Unschuldsvermutung. Nur es ist so, und das wollte ich eben einfach nochmal sagen, man hat häufig das Gefühl, ich kann ja gar nicht beweisen oder das geht nicht und jenes geht nicht. Das wirklich zu beurteilen kann nur jemand, der einfach in den 47, 13 Paragraphen sind. Und deshalb würde ich einfach sagen, sucht euch einen Anwalt eures Vertrauens und sprecht es mit ihm in Ruhe durch, weil der kann einfach nur sagen, ja. Und wenn es nur hilft, um es zu verarbeiten. Also würdest du mir zustimmen? Ich sage den Leuten immer, wenn ihr psychisch stabil seid, macht es, weil ich der Auffassung bin, dass solche Leute bestraft werden sollten. Kannst du dem zustimmen? Das ist das, was so ganz tief in meinem Bauch drin ist. Und einfach das wollte ich rüberbringen. Wir sind davon abhängig, was uns gesagt wird. Wir möchten helfen. Und der diesen Beruf bei uns macht, der macht es nicht, weil er sagt, das ist mir egal, sondern da muss ich anders hinterstehen. Das lässt mich nicht kalt. Und wenn mir niemand was sagt, kann ich nicht tätig werden und die Leute können weitermachen. Und das ist genau der Punkt. Das ist eben das ganz, ganz Häufige, dass jemand, der einmal es gemacht hat, nicht aufhört. Weil es ist, muss ich ganz knallhart sagen, in meinen Augen, wer 4-jährige Kinder vergewaltigt oder so irgendwas, der hat in meinen Augen eine seelische Störung. Ansonsten würde er es nicht tun. Und diese seelische Störung wird nicht dadurch behoben sein, dass das 4-jährige Kind auf einmal 12 oder 16 ist. Es gibt noch andere 4-jährige Kinder. Das war eine juristische Fachfrau, nämlich die Silke hier bei uns im 1 Live Talk. Hallo, ich danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast, weil das sehr wichtig ist, wenn du die Sendung ab und zu verfolgst, merkst du, dass man so im Dunkeln auch schon mal tappt, juristisch. Und wenn wir dann Fachleute hier auch dabei haben, die sich äußern, ist es wunderbar. Okay, vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Wieder. Florian, 19 Jahre alt, morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Florian. Jetzt mein zu dir. Thema. Ja, dein Thema. Und zwar stehen wir gerade alle, ich bin noch auf Gymnasium, mitten in den Abitur, im Abitur. Ich weiß, ja. Ich denke alle. Ich denke immer an euch alle. Das ist sehr nett, ja. Dass ihr das auch schön schafft. Bitte? Dass ihr das auch gut schafft. Ja, das ist inzwischen leider in die Zweitrangigkeit geraten, denn heute hatten viele ihre letzte Prüfung. So auch ein Freund, ein Bekannter von mir, der hat dann noch ein bisschen gefeiert mit anderen bis um 4 Uhr. Ja. Und Ich habe vorhin erfahren, als ich noch beim Land saß, ich habe die letzte Prüfung erst Montag, dass er noch einen Unfall gebaut hat, ihm selber nichts passiert ist, er mit Prellungen davon kam, aber seine Beifahrerin, eine ehemalige Klassenkameradin von uns, ums Leben kam. Mhm. Ebenfalls 19. Auch 19 Jahre alt. Ja. Kanntest du das Mädchen näher? Ich kannte sie insofern, als dass sie eine Klassenkameradin war und wir öfters sehr engen Kontakt kamen in den früheren Jahren als gemeinsame Klassensprecher unserer Stufe. Mhm. Wie lange hast du sie jetzt nicht gesehen? Richtig gesehen, vielleicht 5 Tage. Ach so, ich dachte jetzt, es hätte schon irgendwie sehr länger gelernt. Nein, nein, sie ist nur sitzen geblieben und eine Klasse weiter nach unten gerutscht. Mhm. Ja, das haut einen um, ne, sowas, so eine Nachricht zu bekommen. Sollte man denken, aber ich bin wahrscheinlich zu geschockt, um so emotional noch zu reagieren. Ja, ich höre das doch, dass dich das sehr berührt, das Ganze. Ja, es ist eine innere Unruhe, aber es ist irgendwie, ich fühle mich trotzdem noch ziemlich emotionslos. Mhm. Hast du denn mit diesem Freund schon gesprochen? Nein. Nee. Nein. Mhm. So enge Freunde sind wir auch nicht. Die Gegner sind dann einfach immer noch zu klein und wir haben zwar öfters mal, wir waren zusammen im Skiurlaub und mal auch über Silvester jetzt weg, aber da gibt es engere Freunde bei ihm und bei mir. Wer hat denn die Schuld eigentlich gehabt an diesem Unfall? Ja, und also ich weiß nichts Genaues über den Tathergang. Ich weiß über eine Straßenwalze am Straßenrand. Es war ein Feldweg irgendwo. Mhm. Und aber ich weiß, dass er getrunken hat. Er hat mindestens 8, 10, 12 Bier gehabt und er ist als Hase bekannt und wir hatten eigentlich nur auf irgendwas schon gewartet. Mhm. Und dass es natürlich dann gleich so tragisch kommt, sowas konnten wir und wollten wir auch nicht hoffen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Nachricht wirklich eine ungeheure Erschütterung darstellt. Man ist so im Abiturstress, nimmt das alles ungeheuer wichtig und denkt, das ganze Leben hängt im Abitur. Und wenn man so etwas hört, das relativiert doch auch das ganze Denken über das, was man so gerade selbst macht, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir waren heute um 12, zwischen 12 und 1 waren die unterschiedlichen LKs, waren halt 2 LKs Biologie und Physik dran. Mhm. Und ich bin auch rüber, um einfach sie zu treffen und ein bisschen teilzuhaben an ihrer Freude. Mhm. Und wir haben dann schon alles geplant für Montag, wenn wir mit Geschichte fertig sind, wenn die meisten fertig sind, eine kleine Feier im Schulhof. Am Dienstag geht's nach Franken in eine Hütte. Und es überwiegt eigentlich mehr die Vorfreude auf das, was da kommen sollte. Und das ist natürlich alles zweitrangig. Mhm. Auch mein Ehrgeiz in dieser Sache ist irgendwie dann doch etwas gebremst. Mhm. Ja, das erinnert einen so daran, an welch seidenen Faden alles hängt. Ne? Das ist richtig. Alles. Ja. Auch wenn man ganz jung ist. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Nee, absolut. Jeden von uns kann es zu jeder Sekunde durch ein Unglück, durch eine schwere Krankheit treffen. Ja, meine Mutter hat vorher auch gemeint, wir haben schon heftig diskutiert, dass wir jetzt gerade makabrerweise in der Situation stehen, wo wir unser ganzes Leben zum Teil abhängig machen von guten Berufsaussichten und dann wir sehen, an welchem seidenen Faden unser Leben doch wirklich hängt und wie zweitrangig doch fast alles ist. Aber du darfst natürlich jetzt auch nicht den Fehler machen, oder ihr dürft den Fehler nicht machen, dass ihr jetzt das Restabitur völlig, dass ihr euch da völlig hängen lasst. Dadurch ist ihr dem Mädchen nicht geholfen und euch auch nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen und kann es auch verstehen, dass man jetzt auch keinen Bock hat zu lernen, ne? Am Wochenende. Ja, die fehlende Lust, die war schon vorher da. Also die, an das Gefühl habe ich schon gewöhnt, aber ja, ob das kommt einem einfach nicht mehr wichtig vor. Von wem hast du eigentlich diese Nachricht erfahren? Von meinem besten Freund aus der Klasse, der noch einigen von den wenigen war, die bis um 4 Uhr da waren. Und wie ist die Stimmung so in der Schule unter den Lehrern? Wie gesagt, das war heute Abend noch, das war um 9:30. Aber ihr habt noch nicht telefoniert mit dem wichtigsten Lehrer, wisst ihr nicht? Nein, da weiß ich nichts davon. Mhm. Also ich denke mal, wir waren alle geschockt und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie das weitergeht. Also er muss ja auch noch in die Schule kommen. Für ihn ist das natürlich eine ungeheure Katastrophe, ne? Für den Jungen, eine unglaubliche Katastrophe. Und wenn er jetzt auch wirklich noch schuld sein sollte, was du ja vermutest, dann hat er ein schweres... Nicht nur er, seine Familie und vor allem die Familie, die Familie der Eltern des Mädchens. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also da werden jetzt wahrscheinlich tagtäglich neue Informationen noch durchsickern an euch. Und ja, ich denke auch mal, dass ich morgen um einiges schlauer bin. Was mir die größte Sorge bereitet, ist eben, dass er nochmal, dass er in die Schule kommen muss. Und ich meine, für ihn ist es nicht einfach, also uns wird sicherlich auch nicht einfach. Ja, wie hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du mit ihm umgehen könntest, wenn du ihn dann siehst? Ich habe mir versucht, Gedanken zu machen, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, wir wussten, dass er riskant fährt und dass er auch mal unter Alkoholeinfluss fährt, und somit kann man ihm fast schon unterstellen, dass er fortsätzlicherweise das Leben seiner ehemaligen Klassenkameraden aufs Spiel gesetzt hat. Ja, nur wacht erstmal ab, bis die endgültigen Ergebnisse da sind, der Untersuchungen des Unfalls, bevor man jemanden vorverurteilt. Und ich würde mir auch nicht genau überlegen, wie ich mich nun verhalte ihm gegenüber. Lasst das mal auf euch zukommen. Und meistens macht man das schon intuitiv richtig, wenn man dann den Menschen sieht. Die Situation entscheiden lassen. Ja, genau, ja. Ach, Florian, sehr traurig, sehr traurig. Ja. Dann sieh mal zu, oder seht mal zu, dass ihr einigermaßen durch euer Abitur durchkommt, dass ihr schafft. Ja, und das versuchen wir. Ja. Und das wird sicher auch nochmal sehr traurig und sehr hart werden, wenn die Trauerfeier ist des Mädchens. Ja. Mhm. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Florian. Tschüss. 1.31 Uhr und 13 Sekunden und jetzt haben wir Pause. Und 30 Sekunden. Jetzt Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht. Ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt ein wenig Post. Eine Domian-Post-Ecke. Ein Schreiber, der keinen Namen genannt hat, hat mir gemailt: Hallo Domian, warum bist du in dem Dankeswort von einem Ruhrgebietskrimi von Roland Herden mit dem Titel Wer stirbt schon gern für Schokolade erwähnt? Kennst du den Autor? Cooles Buch. Gratulation, wenn du etwas damit zu tun hast. Die Gratulation kann ich nicht annehmen. Ich kenne weder den Autor noch das Buch, werde es mir aber jetzt mal besorgen und mal lesen, was da drin steht. Wer stirbt schon gern für Schokolade? Ein Fax von Hans K. aus Wermelskirchen. Herr Domian äußert sich immer wieder despektierlich über die Ehe. Für die schwule Ehe aber tritt er ein. Das ist doch ein klarer Widerspruch. Lieber Hans K. aus Wermelskirchen, das ist kein klarer Widerspruch. Ich sehe es so, dass homosexuelle Menschen in Deutschland rechtlich gesehen immer noch Menschen zweiter Klasse sind. Und ich trete dafür ein, dass gleiche Rechte für alle gelten sollten. Und dann kann man sich immer noch über Sinn und Unsinn einer Institution unterhalten und auch geteilter Meinung sein. Aber erstmal sollten gleiche Rechte für alle gelten. Hallo lieber Domian, wir 5 Nachtschichtleute aus Herfurt hätten gerne gewusst, ob man dich so richtig in den April geschickt hat. Nein, nein, wirklich nicht. Niemand hat mich in den April geschickt. Schade auch. Hi Domian, schreibt Lars aus Bochum. Ich habe gerade dein Gespräch über Big Brother mitbekommen. Ich fand deine Ausführungen, deine Ansprache einfach klasse. Diese Ansprache hörte sich sehr politisch an. Ich würde dich gerne mal in der Politik sehen. Vielleicht äußerst du dich in deiner Sendung dazu. Lars, das ist eine sehr schöne Idee und als ich dieses Fax gelesen habe, habe ich beschlossen, mich vielleicht für die Nachfolge von Johannes Rau zu bewerben. Das wäre doch sehr schick und sehr schräg. Mal gucken, wie so die Öffentlichkeit darauf reagiert. Hallo Domian, schreibt Beitner. Kann ich nicht lesen, weiß ich nicht, was das bedeutet. Hallo Domian, kannst du die nächsten Termine von dir und Heller von Sinnen bekannt geben? Ja, am 5. Mai treten Heller von Sinnen und Jürgen Domian auf in Köln in der Buchhandlung Gonski um 20 Uhr und da lesen wir aus unserem Buch Jenseits der Scham. 5. Mai, Köln, Buchhandlung Gonski, 20 Uhr und ein Brief von Ernst. Ernst schreibt, Domian, das ist die Überschrift über den Brief, Domian, kein Sex vor der Ehe, Ausrufungszeichen, wahre Liebe wartet, Ausrufungszeichen, Domian, Sex vor der Ehe, wie Selbstbefriedigung, Geschlechtsverkehr, Pornografie, homosexuelle Praktiken zerstören die Fähigkeit des Herzens zu lieben. Deine Sendung wäre perfekt oder fast perfekt, wenn du dich gegen jeglichen Sex vor der Ehe aussprechen würdest. Gruß, Ernst. Lieber Ernst, das ist wohl nicht dein Ernst. Ich kann dir diesen Gefallen leider nicht tun und dann müssen wir damit leben, dass diese Sendung nicht perfekt ist. So, das war ein bisschen Post. Jetzt geht's weiter mit Christian. Und Christian ist wie alt? 28. Ja, hallo. Hallo Christian. Ja, also mein Thema ist Dominanz. Und es geht eigentlich darum, irgendwie, ich habe seit kurzem einen Internetanschluss, so seit 2 Monaten. Und ich habe so ein bisschen rumgesucht irgendwie, also was heißt gesucht, ich habe einfach geguckt und ich habe eine Herrin gefunden. Eine Herrin? Ja, genau. Verena Deville. Und ja, ich fühle mich völlig hingezogen zu ihr irgendwie. Und ich habe jetzt auch Kontakt mit ihr. Und direkten Kontakt oder nur übers Internet? Nein, also ja, direkten. Also ich habe halt Mail-Kontakt und ich kann sie auch anrufen. Ja, und ich spreche auch ab und an mit ihr. Du hast sie aber noch nicht gesehen. Doch, ja, ich sehe sie auf Fotos. Auf Fotos, aber du hast sie noch nicht besucht irgendwo. Nein, aber ich habe jetzt einen Termin bei ihr. So, und der ist jetzt nächste Woche irgendwie. Und jetzt bin ich natürlich völlig aufgeregt. Ja, wäre ich auch, wenn ich zu einer Herrin gehen müsste. Ja, aber Christian, du bist zarte 28. Ne? Hast du das jetzt durch deine neue Errungenschaft Internet Anschluss erst bemerkt, dass du so drauf bist? Nein, also ich muss dazu sagen, also was die Silke vorher, ne, die da erzählt hat, hier mit der Kindesmisshandlung und sowas, ne, das ist mir auch passiert. Und ich als Junge halt wurde halt vergewaltigt. So, und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, so mit der Zeit irgendwie, habe ich gemerkt, so dass so ich unterdrückt werden muss. So. Also ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich brauche sowas. Das ist jetzt eine komplizierte Sache. Du erzählst von einem sehr ernsten Hintergrund. Ja, klar. Und das ist jetzt verknüpft mit einer sexuellen Ambition, über die man vielleicht... Ich kann gar nicht sagen, sexuelle Ambition. Mir geht es wirklich... ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Herrin, ja, das hat nichts mit Sex zu tun. Das hat schon was mit Sex zu tun, in einer Art und Weise. Aber da läuft kein Geschlechtsverkehr ab. Ja, da ist so eine, ich weiß nicht, ich kann ein Hund sein, ich kann sein, was ich will. Die Herrin sagt, mach dies, mach das und ich mach das gerne. Die Frage, Christian, gerade mal, ob du in den letzten Jahren so etwas auch schon mal erlebt hast und die auch geholt hast von anderen Menschen? Nein. Du hast ein ganz normales Leben geführt bisher? Aber ich arbeite ganz normal, ich bin normal, ich hab eine Freundin irgendwie und... Moment, du hast auch im Moment eine Freundin? Ja, klar. Was heißt irgendwie? Ja, irgendwie heißt halt, das ist nicht die Erfüllung. Und bist jetzt wirklich, das war so ein Schlüsselerlebnis, dass du zufällig durch das Chatten oder... Nein, Chatten nicht. durchsuchen. Das ist ja immer doof labern, sag ich mal. Entschuldigung. Ja. Ich habe mich versprochen, ich meinte auch nicht chatten. Also du hast es gefunden im Internet, dass genau. Das, das gibt es. Jetzt hast du eine Herrin. Ja, genau, richtig. Wie laufen denn die diese Gespräche ab? Was macht die Herrin mit dir beispielsweise am Telefon? Ja, genau. Verena de Verso, die habe ich erstmal angeschrieben. Du musst diesen Namen auch nicht immer so sagen. Okay, Entschuldigung. Mhm. Also meine Herrin, die habe ich angeschrieben. Mhm. So, und habe gesagt, irgendwie so, mich interessiert das irgendwie so. Und dann hat er erstmal zurückgeschrieben, was ich für Neigungen hätte und überhaupt wollte erstmal wissen, was Sache ist. So, ne? Und ja, dann habe ich halt geschrieben irgendwie so, zack, ich fühle mich wohl, wenn ich unterdrückt werde mit ein bisschen Schmerzen und blauem Blut so. Ja? Mhm. Und meine Freundin, so die ich jetzt Zeit habe, ja, die versteht das nicht irgendwie. Also im Prinzip heißt das, Herrin, befiehl mir, ich mache, was du willst. Richtig. Was hat die Herrin dir befohlen? Ja, also die Herrin befiehlt mir, also erstmal muss ich mich in Themen rasieren. Ach, die haben gesagt, also Christian, der Pimmel muss glatt rasiert werden. Also sowas in der Art und Weise, genau. Und dann setzt Christian sich hin, holt ein Rasierapparätchen und macht es schön glatt. Das musste ich aber in Angesicht ihrer Bilder machen. Mhm. So, und aber das ist nicht ich sag mal so, das ist dieses 0815 Klischee. Mhm. Ich musste Geschichten schreiben, ich musste Erlebnisberichte von meinen Fantasien abgeben und so. Mhm. Und viel Fantasie, die da läuft, so. Mhm. Und die musste ich ihr geben irgendwie. Und sie hat sich das durchgelesen und hat dann auch irgendwie sich mit mir darüber unterhalten. Mhm. Und wenn sie Sachen irgendwie gut fand oder so, dann hat sie mal gesagt, okay, du darfst mich heute mal anrufen. Mhm. Und dann musste ich original Punkt, was weiß ich, 20 Uhr auf die Minute da anrufen. Und dann war sie dran irgendwie. Mhm. Und dann zack. Also es geht durchaus nicht immer um sexuelle Geschichten. Nein. Also, bezieht sich das denn jetzt allein, also diese Struktur des Verhaltens auf diese Herrin? Oder wenn ich dir jetzt was befehlen würde, wird das auch funktionieren? Entschuldige, ich kann ja mal fragen. Klar, ich meine, ich weiß nicht, ich meine, wir kennen uns nicht so. Nein, aber es könnte ja sein. Ich bin natürlich auch bierveranlagt, muss ich dazu sagen. Ah ja, also. Aber ich weiß nicht, wie das ist. So. Also wenn ich jetzt sagen würde, Christian, rasier jetzt die Haare von den Beinen weg, jetzt während des Gesprächs. Würde ich nicht machen. Würdest du nicht machen. Dominant. Ach, du bist also, so, ja genau, also ein richtiger Sklave aber, bist du dann da. Ja, es ist auch so. Also es muss, nee, ist im Ernst. Liegt das A daran, dass wir uns nicht kennen? Oder liegt es daran, dass du doch lieber von einer Frau befehligt werden möchtest? Nein, das liegt auf jeden Fall daran, dass wir uns nicht kennen. Ach so. So, und ich weiß ja nicht, ich meine, dein Name ist ja schon sehr interessant. Dom. Ja, ja. Ne? Dom, wer weiß, woher das kommt. Könnte man ja schon sagen, ne? Mhm. Aber nee, nichtsdestotrotz. Es ist irgendwie, ich bin sehr fixiert auf diese Frau. Mhm. Wie alt ist die Frau? Du, die ist jünger als ich. Ach. Wie alt denn? 24 Jahre alt. 24. Und ich weiß nicht, wenn man so in diesem Fetischbereich oder in diesem SM-Bereich mal guckt, ja, also ich habe mich da so durchgeklickt. Und es waren wirklich, verzeiht mir jetzt, wenn ich das sage, alle anderen Dominas, wirklich Frauen dabei, die waren alle so hässlich. Mhm. Und diese Frau, die ist so hübsch und so anbetungswürdig. Und ich möchte original nur unter ihren Füßen liegen, ne? Und sie einfach nur da liegen, wenn ich, dann bin ich total glücklich, ne? Ehrlich. Wie süß. Ja, nee, aber es ist wirklich so. Und halt, jetzt hast du demnächst einen Termin bei ihr. Ja, genau, richtig. Habt ihr denn darüber schon gesprochen, wie das ja, dann... Ja, klar. Wie wird's denn abgehen? Das hat sie mir nicht verraten. Sie wohnt in deiner Gegend? Ja, sie wohnt. Sie wohnt in deiner Gegend? Nee, sie wohnt nicht in meiner Gegend, nein. Das war meine Frage eigentlich. Ach, wohnt? Nein, sie wohnt nicht in meiner Gegend. Also du musst eine richtige Reise machen, um zu ihr hinzukommen. Genau, ich Was? Muss mit dem Auto dahin fahren. Mhm. Was wirst du anziehen? Diese Frage würde ich mir stellen, wenn ich zu meiner Herrin fahren sollte. Was ziehst du heute an? In Lack und Leder oder in Jeans und Pullover oder wie? Ich stehe auf Gummi, ne? Mhm. Und ich denke mir, ich werde einfach mal so, ich habe Gummiunterwäsche. Ja, aber du kannst ja nicht also als Unterwäsche. Ich darf nicht so laut reden, weil... Weil die Freundin eben anschaut. Ja, genau. Also sie weiß von der ganzen Geschichte gar nichts. Du, ich hab mit ihr mal darüber gesprochen, aber irgendwie, ja, ist halt nicht ihr Ding. Ich meine, was soll's. Aber sie weiß nichts von der Herrin. Nein, natürlich nicht. Also du wirst in Gummiunterwäsche zur Herrin fahren. Ja, richtig. Mhm. Was ist denn deine Fantasie? Wie möchtest du denn gerne von ihr? Also als allererstes möchte ich, direkt, wenn ich die Tür aufmache, möchte ich irgendwie aufgefordert sein oder immer gesagt, falle ich sofort erstmal auf den Boden. Mhm. So, und dann werde ich ihre Füße küssen. Mhm. Das ist schon in der Fantasie so durchgeführt. Ja, das ist so. Mhm. Das will ich auch. Ja, und du möchtest ihr auch gern die ganze Zeit zu Füßen sein. Ja, genau. Wie weit würdest du denn gehen? Also so Schuhe? Das weiß ich nicht, weil das müsste meine Herrin mir dann erzählen, sozusagen. Mhm. Ich würde alles machen, was sie sagt. Also wenn die Herrin zuschlägt, ja. Darf sie das? Ja, klar darf sie das. Darf sie auch kräftig zuschlagen? Ich hoffe doch mal. Darf es auch blutig sein? Ich sag mal so, das Problem ist ja dann mit meiner Freundin, weißt du? Gut, aber du kennst das auch, wenn Spuren bleiben, es gibt Praktiken im SM, wo keine Spuren bleiben, die sehr wehtun. Aber ich möchte eins mal noch dazu sagen. Vielleicht denken viele Leute, dieser SM hat immer was mit Schlagen zu tun. Das ist nicht so. Nee, das haben wir hier in der Sendung auch schon gelernt. Das hat viel mit Psychologie zu tun. Ja, eben. Mit der Demütigung und der... Ja, und über Rollenspiele zum Beispiel. Und wir haben ja auch gelernt, dass diese ganzen SM-Geschichten oftmals wenig mit direktem Sex zu tun haben. Nein, gar nicht. Ich sag mal so, eine richtige Domina. Eine perfekte Domina. Da ist überhaupt nicht klar. Man sagt im Fachjargon abgemolken. Ja, das heißt, sie rückt mir einen runter. Klar. Aber das sollte dann auch mal passieren, weil... Ich hoffe es. Also es hat natürlich latent schon mit Sexualität ständig weißt zu tun. Ne? Weißt du, was ich auch hoffe? Ja? Dass sie mir ihre Pipi zu trinken gibt. So weit gehst du schon? Klar. Ja. Also tut mir leid, ey. Man sagt im Jargon irgendwie... Nein, sag's. Ja, kann ich ja. Ja, und Karia ist absolut Müll. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, will ich nicht. Ja. Aber ich finde das bestimmt interessant, wenn ich so auf dem Boden liege, so unter ihr, zu ihren Füßen. Ja. Und diese bildhübsche Frau, sie ist so hübsch und so jung und so anbetungswürdig. Ja. Und wenn sie sich dann öffnet und mich völlig... Christa, jetzt gänzlich ins Schwärmen gerät. Jetzt nochmal zwei ernste Sachen. So. Die erste Sache ist die Freundin. Ich meine, das wird natürlich ein Problem ist auf Dauer werden, wenn du scheinst ja völlig abzufahren auf diese Welt. Klar. Und hast eine klassisch heterosexuelle Blümchensex-Beziehung. Ja, genau. Ne? Wie? Mönchig. Sorry. Wie soll das hier weitergehen? Es geht doch gar nicht. Auf Dauer geht's doch nicht. Wie soll das weitergehen? Guck mal, wenn man liebt, dann liebt man mit Herz, mit Seele und mit allem. Und wenn man spürt, dass man nicht liebt, dann liebt man halt nicht und wird sich irgendwann mal trennen. Daraus interpretiere ich jetzt, dass du schon... Das wird so passieren, genau. So, und jetzt die andere, noch sehr ernste Frage. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, dass du auch in der Jugend, in der Kindheit sexuell missbraucht wurdest. Ja. Hast du dieses denn, ich möchte das jetzt nicht nochmal alles aufreißen. Pass mal auf, da will ich dir jetzt mal klipp und klar was zu sagen. Ja? Lass mich erstmal fragen. Nee, du kannst mich gerne fragen, aber lass mich kurz was dazu sagen. Diese Missbrauchgeschichte, die hat mir auch Spaß gemacht. Ah, das ist aber jetzt ganz krass, Christian. Das ist ganz krass und das möchte ich auch eigentlich... Ich weiß, es hört sich total... Nein, weißt du warum? Es mag ja sein. Vielleicht gibt es so etwas auch. Nein! Jetzt lass mich bitte sagen. Okay, es gibt so viel schlimme Dinge im Bereich sexueller Missbrauch. Und ich möchte auch nicht andeutungsweise, dass so ein Nebenbeigeschmack entsteht, wenn das gefällt dir weiter. Deswegen, lass uns dann dieses Thema beenden. Okay. Das heißt, du hast dich damit so psychologisch auch gar nicht weiter beschäftigt. Hallo? Christian? Ja. Das heißt, du hast dich psychologisch dann für dich auch damit nicht weiter beschäftigt, mit dem Thema? Nein, weil ich bin ohne Eltern groß geworden. Ja. Ich bin, mein Vormund war das Gericht. Mhm. So. Und ich musste gucken, wie ich lebe, beziehungsweise ich musste lernen zu leben. Mhm. Ich musste mich selbst aufklären, ich musste alles selber lernen. Mhm. Und dieser Missbrauch, der ist mir bestimmt erst 10 Jahre später aufgefallen. Siehst du? Ja, ich verstehe, ja. Als Blach irgendwie so, das war neu, es war irgendwie, ich musste mal gucken, was ist das? Interessant. Ne? Das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ist okay, ich will das auch keinen irgendwie, das soll auch nicht so sein. Nein, du weißt ja wirklich, was für ein ungeheures Leid an Menschen angerichtet wird durch sexuellen Missbrauch. Deswegen ist so ein Satz, da zucke ich gleich schon zusammen, weil ich hier so Horrorgeschichten bin. Das soll auch nicht so heißen. Also für alle, die zuhören, das heißt wirklich nicht so. Mhm. Ich will das nicht verschönigen. Mhm. Das ist wirklich was Schlimmes. Da hat jeder recht. Irgendwie, das soll auch nicht passieren. Gut. So, jetzt strich da drunter. Wann ist der Termin genau bei der Herrin? Nächste Woche. Aber wir müssen noch mal reden, Christian. Wieso? Weil ich wissen will, wie es war bei der Herrin. Ja, du kannst mich ja gerne dann mal anrufen. Ja, wir rufen dich nochmal. Wann genau ist der Termin? Also der ist jetzt am Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag. Mhm. Wunderbar, dann könnten wir nächste Woche Freitag nochmal miteinander reden. Ja, wenn du das machen möchtest. Ich möchte das sehr gerne machen und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer sind auch sehr interessiert, wie es denn war. Ich hoffe, es wird so wunderbar. Wie du dir das alles ausgemalt hast. Ja, klar. Ne? Also genau in einer Woche reden wir beide wieder. Okay? Ja, okay. Also gutes Gelingen. Ja, Domian, mach's gut. Ja, ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bevor es weitergeht mit Kerstin, ich begrüße dich schon mal. Hallo Kerstin, 20. Hallo. Kerstin, ich muss dich noch einen kleinen Moment auf die Folter spannen. Ich muss nämlich noch was sagen, möchte noch was sagen. Wir haben im Mai eine besondere Aktion vor. Ich habe es ja schon ein paar Tagen erzählt euch und erzähle es heute nochmal. Nämlich die Aktion heißt Domian bringt Liebe. Wenn ihr Single sein solltet und auf der Suche nach Traummann oder Traumfrau, könnte ich euch vielleicht helfen. Was müsst ihr tun? Ihr müsst eine Kassette, eine VHS-Kassette anfertigen und euch auf dieser Kassette in euren schönsten Farben präsentieren. Sagt etwas über euch, zeigt euch, sagt etwas über den Partner, euren Traumpartner, wie ihr sein sollt. Und schickt mir diese Kassette. Diese Kassette darf aber höchstens, also dieses Statement über euch, darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Wir werden dann die schönsten, interessantesten Kassetten auswählen und hier in der Sendung im Fernsehen einspielen, also euch präsentieren, euch dem Publikum präsentieren. Ich werde mit euch dann auch noch telefonieren und wir wollen dann doch mal schauen, was dabei rumkommt und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, euch glücklich unter die Haube zu bekommen. Also schickt mir eure VHS-Kassetten 60 Sekunden lang mit eurem Porträt, so wie ihr euch gerne seht. Vielleicht auch an einem Lieblingsort in der Badewanne würden wir gerne sehen zum Beispiel. Aber wie auch immer, wie ihr euch gerne darstellen wollt, schickt es an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50 600 Köln. Kerstin, bist du noch da? Ja, bin ich. So. Jetzt zu dir. Ja, also du hattest ja gestern das Thema von wegen mit Eifersucht. Mhm. Und da wollte ich also auch was zu sagen. Und zwar mein Ex-Freund, der terrorisiert uns also hier unter aller Sau, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mhm. Und zwar war ich mit dem 6 Jahre lang zusammen und habe mich dann von ihm getrennt, weil er mich halt geschlagen hat. Du meinst, du warst 6 Jahre mit ihm zusammen. Du bist ja jetzt erst gerade mal 20. Ja. Seit wann bist du von ihm getrennt? Seit dem 1. November letzten Jahres. Also eine ganz frohe Jugendliebe und die ganze Jugend habt ihr miteinander verbracht? Ganz genau. Mhm. Ja, und dann habe ich mich halt von ihm getrennt und bin da halt jetzt mit meinem jetzigen Freund zusammen und das passt ihm halt überhaupt nicht. Und er macht also Telefonterror unter aller Sau und schlägt hier Fensterscheiben ein und. Also er hat ist aber sehr heftig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich bin also langsam aber sicher fertig mit den Nerven. Glaube ich. Wie war denn eure Zeit, eure Jahre? Waren die wenigstens schön oder war ihr da auch schon cholerisch und hysterisch? Also die ersten 2 Jahre, die waren also wirklich wunderbar. Und ab, so nach 2 Jahren fing das halt an, dass er mich halt auch regelmäßig geschlagen hat. Nach 2 Jahren? Das heißt, er hat dich 4 Jahre geschlagen? Ja, ganz genau. Richtig geschlagen? Ja, ganz genau. Warum bist du bei dem geblieben? Liebe macht blind. Ja. Ich fasse es nie, wenn ich das höre. Ja, ich fasse es jetzt im Nachhinein auch nicht. Also, Schaden wird man klug, ne? Ja, auf jeden Fall. Anders kann ich das nie ausdrücken. Jetzt terrorisiert er euch quasi. Und das ist halt, also das beruht auch darauf, weil vor 3 Jahren war ich mal mit ihm auseinander und war mit meinem jetzigen Freund schon mal zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gebe meinem Ex-Freund nochmal eine Chance und bin nochmal zurückgegangen. Und es hat halt, wie gesagt, dann nicht geklappt. Gut, ich habe es dann noch 3 Jahre ausgehalten. Und jetzt bin ich halt wieder mit diesem Freund zusammen, mit dem ich also schon mal zusammen war. Und das ist halt. Hat er denn dir oder diesem Freund, deinem neuen Freund, auch schon mal so vis-à-vis gedroht oder euch angegriffen irgendwo? Ja, meinem Freund hat er schon geschlagen auch, ja. Hast du den Eindruck, dass es ganz sinnlos ist, mit ihm zu reden? Ja, auf jeden Fall. Ganz sinnlos. Er macht dicht und ist nur bescheuert. Ganz genau. Mhm. Als er deinen Freund geschlagen hat, hat dein Freund ihn angezeigt? Ja, das ist gelaufen. Und läuft das noch oder was ist daraus geworden? Nee, das läuft also noch. Da sind also noch die Ermittlungen, die laufen alle. Und er hat also jede Menge Anzeigen jetzt von uns am Laufen. Mhm. Erstmal von mir Anzeige wegen Körperverletzung. Mhm. Dann mein Freund hat dann auch Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gemacht. Mhm. Und jetzt kommt das halt noch dazu mit, am 12. Januar hat er hier Scheiben eingeschlagen. Mhm. Und jetzt vor kurzem wieder 3 Scheiben und hat dabei auch dann auch noch 21 Autos demoliert und. Kann man ihm das nachweisen, dass er die Scheiben eingeschmissen hat? Da fehlen noch jede Menge Augenzeugen. Da fehlen oder die gibt es? Da fehlen. Mhm. Sachbeweise sind genug da, aber der Rechtsstaat, der kann nichts machen. Mhm. Aber es laufen einige Anzeigen. Ja. Und die Polizei hat ein Auge auf ihn. Ja. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Das wollte ich gerade dir auch sagen, zeigt den doch unbedingt an und sofort, weil viele Leute auch davor zurückschrecken, solche Täter anzuzeigen. Ich weiß, dass es in Deutschland schwierig ist, solcher Täter rechtlich habhaft zu werden, weil man das so schlecht nachweisen kann alles. Mhm. Aber dennoch, das Leben könnte er ihm auch schon jetzt sehr schwer machen. Aber er schreckt trotzdem nicht zurück, ne? Nein. Mhm. Also ich verstehe das auch nicht, wie ein Mensch nur so sein kann, ehrlich nicht. Du bist wahrscheinlich schon ein Nervenbündel, ne? Ja, kann ich nicht anders sagen, weil das sind wirklich nicht nur die einzigen Probleme, die so am Laufen sind. Und das ist halt somit das Krasseste, weil ich halt immer Angst haben muss, wenn mein Freund aus dem Haus geht, dass dann irgendwas passieren könnte. Mhm. Kerstin, ich würde dir, auch wenn ihr schon sehr viel unternommen habt und auch mit der Polizei in Kontakt seid, auch noch raten, mit dem Weißen Ring mal zu reden. Weißt du, kennst du den Weißen Ring? Nee, sag mir nicht. Dann machen wir mal Folgendes, leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir die entsprechenden Telefonnummern. Ja, das wäre dann und gut. Wünsche wirklich alles Gute. Ja, ich hoffe. Auf dass der bald im Knast sitzt. Ja, denke ich auch mal. Also wo er da die Scheiben eingeschlagen hat und auch die Autos demoliert hat, ist er also auch direkt von der Polizei bei sich zu Hause abgeholt worden und saß dann auch 48 Stunden im Gefängnis, dann aber wieder entlassen worden. Hoffen wir, dass dann noch, dass das ein bisschen länger wird demnächst. Ja, hoffentlich. Alles gut, wir rufen gleich wieder an. Jo, danke. Tschüss. Sabrina, 18 Jahre alt. Hallo, Tamea. Hallo, Sabrina. Also ich habe schwere Probleme mit meinem Mann, weil er ist arbeitslos seit 2-3 Wochen. Und kümmert sich nicht um mich und weder noch um meine Tochter, die ein halbes Jahr alt ist. Mhm. Er schlägt mich, demoliert mir meine Möbel hier in der Wohnung und ich kann bald nicht mehr. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? Fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Wie war das Verhältnis früher? Besser. Ganz anders da. Wie erklärst du dir, dass er nun plötzlich so eine Kehrtwende gemacht hat? Ich glaube, er ist noch zu unreif. Er will keine Familie haben. Wie alt ist er? 21. Hm. Wie reagierst du jetzt auf all das, was du gerade schon ein bisschen geschildert hast? Mich macht das fertig, weil ich habe in meiner Kindheit, meine Eltern haben auch nur Stress gehabt, mein Vater hat meine Mama geschlagen. Hm. Ich bin so dumm und bleib bei ihm, weil ich normalerweise wissen müsste, wie es abläuft. Du hast gerade ja mitgehört von Kerstin, ne? Die auch gesagt hat, Liebe macht blind. Ist es bei dir noch Liebe? Ja, doch. Trotzdem, was er macht? Ja. Hm. Aber wie dumm, ne? Ja. Wie dumm. Ich weiß. Mhm. Die Vorstellung, dich ganz endgültig von ihm zu trennen? Ist schwer. Mhm. Weil er bedeutet mir einiges. Nur was mir heute Abend schwer weht hat, dass er einfach von anderen Leuten mit Geld aus meiner Tüte holt, wo ich Tupperware mache und dafür Alkohol trinken geht. Also ein absoluter Vertrauensriss, ne? Auch. Mhm. Mensch, wie soll das weitergehen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Sabrina, tut mir sehr leid, wir haben so wenig Zeit jetzt gerade miteinander. Ja. Wir rufen dich auch gleich nochmal an, okay, damit wir uns ausführlich unterhalten können. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke. Okay, tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Peter Donalski, Nina Hellenkemper, Annette Bastian, Marion Fongern, Sandra Anders, Dirk Winhüsen und Peter Ofsjanowski. Und unsere Themen nächste Woche, die heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. es gibt keinen Ausweg mehr. Und das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wünsche euch erstmal jetzt eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und wir sehen uns, hoffe ich, in alter Frische wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder mit einer offenen Show. Ihr könnt dann wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.